Immer dann, wenn ich auf Reisen Leute kennenlerne. Egal ob in Australien, den USA oder Indonesien. Immer wenn mich Leute fragen, woher ich komme. Und ich sage Österreich. Österreich, wie die Familie von Trapp. Manchmal singen mir die Leute sogar was vor. Cream-colored ponies and crisp apple strudel. Doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles. Und ich kann damit so gar nichts anfangen. Weil in Österreich, da kennt den Film niemand. Schnitzel with Noodles. Wie der Film The Sound of Music Österreich erfand. Von Marisa Gierlinger. Ein Film, der auf der ganzen Welt berühmt ist. Der noch dazu in Österreich spielt. Und ausgerechnet bei uns kennt ihn keiner. Wie kann das sein? Roy aus der Karibik sagt, alles, was er über Österreich und Deutschland weiß, weiß er von The Sound of Music. Nämlich, die Deutschen, das sind die Nazis. Und die Österreicher sind die, die den ganzen Tag singend in den Bergen rumspringen. Das, was er da sagt, damit wären wir auch schon mittendrin. The Sound of Music begeistert nicht nur Menschen auf der ganzen Welt. Der Film hat auch das Image von Österreich geprägt. Davon will man aber in Österreich nichts wissen. Und das liegt nicht nur im Hollywood-Klischee. Es hat auch zu tun mit Heimat, mit Identität, mit Nazis und Vergangenheitsbewältigung und mit einer ganz speziellen Beziehung zwischen zwei Ländern, Österreich und Deutschland. Aber zuerst zum Film. Genauer gesagt, dem Musicalfilm aus dem Jahr 1965. Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings, these are a few of my favorite things. Heute steht The Sound of Music laut der Online-Datenbank IMDb auf Platz 6 der kommerziell erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Also in einer Reihe mit Blockbustern wie Vom Winde verweht oder Star Wars. In Großbritannien, Australien oder den USA läuft The Sound of Music mehrmals im Jahr im Programm. An Weihnachten oder am 4. Juli zum amerikanischen Unabhängigkeitstag. One, two, three, es gibt eine ganze Flut von Sound of Music Memes und Anspielungen, von The Simpsons bis Lars von Trier. Und die Musik ist quasi überall. Original, gecovert oder remixed. Es gibt Sound of Music Festivals, Watchpartys, Singalongs und unzählige Fangruppen. Auf Facebook schließe ich mich einer Gruppe mit mehr als 30.000 Mitgliedern an. Dort treffe ich Grace, 27 Jahre alt. I'm known as the Sound of Music. Like it, girl. Die schon in ihrer Highschool in einem Musical mitgespielt hat und von ihrem Freundeskreis sofort über jede Ausstrahlung informiert wird. If the sound of music comes up in conversation, if it's on the television, whatever, I'm the person you text or call. Und ich treffe Concepcion, Ende 50. Yodelay, yodelay, yodelay. Die mir in unserem Call gleich ihre ganze Sammlung von Sound of Music Ziertellern präsentiert. I have all these plates of the sound of music. I found at a thrift store, an antique store, recently. So I put them all up here. Concepcion und Grace trennt eine Generation. An ein Leben ohne The Sound of Music können sich beide nicht erinnern. Den Film haben sie inzwischen bestimmt dutzende Male gesehen. I watched that so many times. Ach was, hunderte Male, in allen möglichen Sprachen. Because I knew the film so well. I didn't speak any other languages at the time. Cream-colored ponies and crisp apple strudel. Doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles. I listen to the music daily. I love Edelweiss and the favorite things, Do, Re, Mi, climb every mountain. I mean, over and over and over again. So at this point in my life, I couldn't possibly tell you how many times I've seen this film. The Sound of Music basiert auf der wahren Geschichte der österreichischen Familie Trapp. Oder eigentlich der Geschichte von Maria Augusta Trapp, geborene Kutschera. Es sind die 30er Jahre, die verwaiste Maria ist 21 und Novizin an einem Salzburger Kloster. Sie möchte ihr Leben Gott widmen. Aber das Ordensleben liegt ihr nicht unbedingt. Maria macht immer nur Ärger. Oh, Reverend Mother, I'm so sorry. I just couldn't help myself. Also wird sie kurzerhand abgeschoben, mit Verweis auf Gottes Willen. Sie soll Gouvernante werden bei Georg von Trapp, einem verwitweten Baron und Marinehelden und seinen 7 Kindern. 7 children? Ja, 7 Kinder. Und ja, Österreich hatte einmal Marinehelden. Die arme und rebellische Maria kommt also zu den Reichen und Spießigen von Trapps. This is your new governess, Fräulein Maria. As I sound your signals, you will step forward and give your name. You, Fräulein, will listen carefully. Learn their signals so that you can call them when you want them. Lisa. Friedrich. Luisa. Als singendes Kindermädchen erobert Maria die Kinder im Sturm. Sie bringt ihnen die Liebe zur Musik und zur Natur bei. Und gewinnt dabei natürlich auch das Herz des griesgrämigen Barons, alias der Käpt'n. Statt seiner adeligen Verlobten heiratet der nun Maria. Die singende Familie wird berühmt. The first prize, the highest honor in all Austria, to the von Trapp family singers. Soweit so märchenhaft perfekt. Wäre es nicht 1938? Direkt nach der Hochzeit marschieren die Nazis in Österreich ein. Anschluss. Aber die Trapps widersetzen sich dem Regime und müssen ihr Heimatland verlassen. Der Film endet mit ihrer Flucht über die Berge in die Schweiz. Cinderella meets Mary Poppins meets Sister Act. Und das vor einer malerischen Alpenkulisse. Dazu üble Nazis, die am Ende bezwungen werden. Das Ganze ist auch noch eine wahre Geschichte. Und dazwischen Musik. Viel Musik. Es ist ein Alpenkitsch der Superlative. Und der Film, der es für 20th Century Fox jetzt rausreißen muss. Der Produktionsriese steht damals nämlich kurz vor der Pleite. Und geht mit The Sound of Music all in. Am 2. März 1965 feiert der Streifen in New York seine Premiere. Die ersten Kritiken sind vernichtend. Ein operettenhafter Kitsch für Hollywood Mitte der 60er Jahre, viel zu süßlich und bieder. Eigentlich. Aber beim amerikanischen Publikum schlägt der Film ein wie eine Bombe. Es ist die Art von Eskapismus, die man gerade jetzt gut gebrauchen kann. In Zeiten von Vietnamkrieg und der inneren Bedrohung patriarchal-familiärer Werte durch die Frauenbewegung. Glaube, Liebe, Hoffnung, Familie, Vaterland. Träume werden wahr, das Gute siegt. Ein Rezept, das nicht nur in Amerika funktioniert. Kritiken hin oder her, der Film wird ein Instant-Welterfolg. Spielzeiten müssen verlängert werden. Alle wollen den Film sehen, manche immer wieder. In Manila muss die Polizei Rangeleien um Tickets vor der Kinokasse schlichten. Der Film gewinnt 5 Oscars und gilt 15 Jahre lang als erfolgreichster Film aller Zeiten. Der Soundtrack wird über 20 Millionen Mal verkauft. Alle kennen den Film, die Lieder. In den USA wie in Japan, in Russland, Großbritannien, Peru oder Italien. Überall auf der Welt. Außer in Österreich und Deutschland. Anekdotische Evidenz? Von meinen Freunden hat niemand den Film gesehen. Nicht mal die aus Salzburg, wo er gedreht wurde. The Sound of Music, sagt einer, war das nicht das mit der Familie Krupp? Vielleicht ist meine Generation die falsche Zielgruppe. Ich frage die Instanz in Sachen Musical. Das erste Musical, mit dem ich wirklich so intensiv in Berührung gekommen bin, das war West Side Story. Das hat mich schon vom Jahrgang 61, Musical-Enthusiastin und von Beruf Mitarbeiterin im Publikumsdienst am Musiktheater. Mein absolutes Highlight und eigentlich würde ich jetzt sagen, mein Lieblingsmusical Les Miserables, hat mir irrsinnig taugt. Meine Mama. Von The Sound of Music hat sie zwar schon irgendwie gehört, aber... In meinem Bekanntenkreis und ich glaube auch in meiner eigenen Familie hat das niemand gesehen. Nein. Im Fernsehen habe ich es auch nicht gesehen. Julie Andrews und Mary Poppins, das hat man gewusst. Aber eben wie gesagt, dieses Sound of Silence, Hat Music. A Sound of Music hat keinen Menschen interessiert. Sie hat recht. Im Fernsehen ist der Film quasi nie gelaufen. Der ORF hat ihn 35 Jahre lang komplett ignoriert. 2000 war er dann zum ersten Mal im Programm. Seitdem noch ganze 4 Male. Aber schon bei seiner Veröffentlichung ist der Film bei uns gefloppt. Die Salzburger Kinos haben ihn nach wenigen Tagen abgesetzt. Zum Vergleich, ein Jahr vorher war Mary Poppins dort ein absoluter Hit. Am Genre Musicalfilm, Julie Andrews als Darstellerin oder singenden Nannies im Allgemeinen kann es also nicht liegen. Es gibt andere Theorien. Österreicher wollten sich nicht verzerrt durch das Hollywood-Klischee sehen, mit albernen Kostümen und altmodischen Bräuchen. Die deutsche Synchronversion war schlecht. Der Titel war anders und nicht wahnsinnig sexy. Meine Lieder, meine Träume. Oder aber, niemand wollte einen Film sehen, in dem Nazis vorkommen. In Österreich so wenig wie in Deutschland. Das hat sich zumindest der deutsche Verleihchef von Fox gedacht. Ein Mann mit dem klingenden Namen Wolfgang Wolf. Der hat die deutsche Version vorsorglich um das letzte Drittel gekürzt. Also alles, was nach der Hochzeit passiert. Kein Anschluss, keine Nazis, keine Flucht. Das hat man später zwar wieder geändert und Wolf für seinen Alleingang rausgeschmissen, aber seine Einschätzung über das deutschsprachige Publikum, die war vielleicht gar nicht so falsch. Mein Name ist Christian Strasser. Ich bin im Jahr 1964 geboren in Salzburg. Zufällig im selben Monat, als die Kameras liefen vor der Haustür der Entbindungsklinik, in der ich zur Welt kam, da gab es eine Filmszene, die spielt unmittelbar daneben. Und ich denke, wenn so ein großer Meteorit in Salzburg einschlägt, dann beschäftigt man sich einfach damit. Christian Strasser beschäftigt sich nicht nur, er ist der Experte. Vor fast 40 Jahren hat er sein erstes Buch über The Sound of Music geschrieben. Inzwischen sind etliche Bücher, einzelne Beiträge und sogar Dokufilme dazugekommen. Ich glaube, der amerikanische Film ist deswegen so schlecht gelaufen, weil der deutsche Film so erfolgreich gelaufen ist. Es gibt dann nämlich noch einen Film, eine deutsch-österreichische Produktion mit dem Titel Die Trapp-Familie. Der ist schon ein paar Jahre früher rausgekommen, 1956. Seid mir nicht böse, ich finde das fürchterlich. Warum lauft ihr denn nicht einfach mal über den Rasen oder warum spielt ihr nicht miteinander? Aber da machen wir uns doch schmutzig. Ja, manchmal muss man sich doch schmutzig machen. Im Grunde ähneln sich die Filme. Aber der deutsche Film erzählt eine etwas andere Geschichte. Wie eine Familie alles verliert und wieder etwas aufbaut im amerikanischen Exil. Und es gibt noch einen kleinen Unterschied zur späteren Hollywood-Version. Es gab keine Hakenkreuzfahnen im Film. 50er Jahre waren Wiederaufbau. Und ich muss sagen, die Trapp-Familie waren eigentlich Heroen des Wiederaufbaus. Das war genau die Familie, die man brauchte, um die Erzählung auch zu befeuern. Wir spucken in die Hände und packen es an. Durch eigene Kreativität ziehen sie sich quasi mit den eigenen Händen aus dem Sumpf. Und das ist eine Erzählung, die natürlich in den 50er Jahren sehr, sehr gut funktioniert. Weißt du einen Ausweg? Es ist beinahe schrecklich, aber ich weiß einen, Georg. Nun? Amerika. Ich habe noch die Adresse vom Agenten. Wir werden singen. Die Trapp-Familie und das Sequel Die Trapp-Familie in Amerika gehören zu den beliebtesten Heimatfilmen der Nachkriegszeit. Die Real-Life-Trapps sind tatsächlich nach Amerika ausgewandert und dort als singende Familie ziemlich berühmt geworden. Der American Dream. Den bildet die Hollywood-Version aber gar nicht ab. The Sound of Music beginnt und endet in den Alpen und feiert alles, was damit verbunden ist. Das Bild Österreichs in den USA ist natürlich sehr stark durch The Sound of Music geprägt. Wenn Sie sich die ersten Filmminuten nur vor Augen führen, das ist ja so ein schwebender Flug über die Alpen vom Himmel herab, also in immer kleinere, lieblichere Details. Das ist ja fast so wie der Beginn einer Oper. Man hört auch irgendwie so, wie Instrumente gestimmt werden. Also das ist so ein Herabsteigen vom Himmel. Also das absolute Idyll. Also es gibt nichts Schöneres als Österreich, nichts Schöneres als Salzburg. Hier gibt es liebliche Städte, liebliche Landschaften. Und in lieblichen Landschaften können eigentlich nur liebliche Menschen wohnen, ja. In Europa und vor allem bei den deutschen Nachbarn hat man ein etwas anderes Österreich-Bild. Da sind die Hills eher alive mit Korruptionsskandalen und rechter Politik. In einem 7-stündigen privaten Gespräch in meinem Urlaub wurde ich ja unter Ausnutzung einer zunehmenden Alkoholisierung und ja, es war eine besoffene Geschichte. Und ja, meine Äußerungen waren nüchtern gesehen, katastrophal und ausgesprochen peinlich. Bei der Parlamentswahl in Österreich ist die rechtspopulistische FPÖ ersten Hochrechnungen zufolge erstmals stärkste Kraft geworden. Jubel bei den Anhängern, die vor allem ihrem Spitzenkandidaten danken, Herbert Kickl. Im Wahlkampf hatte er vor allem auf ein Thema gesetzt: Österreich zuerst und Ausländer raus. So sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht. Das sagt zumindest Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Aber wie sind wir dann? Ein bisschen Sound of Music würde uns doch eigentlich entgegenkommen, wenn Hollywood schon einen Werbefilm für uns dreht. Trotzdem, in Österreich selbst wollen viele nichts davon wissen. Im Lonely Planet heißt es, was immer ihr tut, erwähnt bloß nicht The Sound of Music. Woanders lese ich den Satz, die einzigen Österreicher, die The Sound of Music kennen, sind die, die Geld damit verdienen. Ich fahre nach Salzburg, um einen zu besuchen, der den Film sehr gut kennt. Stefan Herzen. Ach, Salzburg. Disneyland Österreichs. In Salzburg-Stadt herrschen Barock, die Festspiele, die Mozartkugel und ihr Namensgeber. In den Souvenirshops gibt es geigenförmige Schnapsfläschchen, Tiroler Hüte, Klimtpuzzles und Mozart-Bleistifte, Kuhglockenschlüsselanhänger und die ganze Palette von No Kangaroos in Austria-Artikeln. Nach The Sound of Music Merchandise muss man schon länger suchen. Aber man findet. Mitten in Salzburg liegt das Schloss Mirabell. Daneben der Mirabellgarten und gleichnamige Platz. Und die Zentrale des Busunternehmens Panorama Tours. Hier treffe ich Stefan Herzl, Geschäftsführer und Miteigentümer. Und auch sonst irgendwie in alles involviert. Viele Amerikaner auf jeden Fall. Seine Gäste. Inder-Amerikaner, Asiaten, Südamerikaner, Engländer, Australien, Neuseeland, Südamerika. Herzl ist ein vielbeschäftigter Mann. Aber er hat Zeit für ein Gespräch. Gehen wir auf einen Kaffee rüber, da können wir in Ruhe uns. Das Unternehmen wurde 1954 gegründet und von einem Freund der Familie. Und 1964 hatten wir das Glück, dass wir als Transportunternehmen mit unseren Minibussen für den Dreharbeiten zum Film Sound & Music engagiert wurden. Ich bin seit mit dem Film kommt dann der Boom. 20% mehr amerikanische Touristen, allein im Jahr nach der Veröffentlichung. Alle wollen die Drehorte sehen. Daraus entsteht eine Geschäftsidee. Wir machen die Sound of Music Tour seit den 66, vorher ist es Privattour, und seit Anfang der 70er Jahre zweimal täglich. Jeden Tag, bei jedem Wetter, auch 24., 25. Dezember, 31. 40.000 Menschen transportiert Herzl inzwischen jährlich auf dieser Route. Die Politik war von den Besucherhorden anfangs nicht sonderlich begeistert. Stadt und Land Salzburg haben die Busrouten immer wieder eingeschränkt oder ganz gesperrt. Größter Streitpunkt war der Drehort Schloss Leopoldskron. Über das sind die Touristen wie die Heuschrecken hergefallen. Manche sind sogar nachts in den privaten Schlosspark eingedrungen. Dort war nämlich der Gazebo. Der berühmte gläserne Pavillon aus dem Film, wo die wenigen wirklichen Liebesszenen spielen. Dann haben sie den Gazebo total abgerissen und auf Halde gelegt, im Wirtschaftshof. Haben sie geglaubt, dann kommen die Touristen nicht mehr dazu. Die Touristen sind trotzdem gekommen. Irgendwann hat man den Gazebo also wieder ausgemottet und umgesiedelt, in den Schlosspark von Hellbrunn. Da steht er noch heute und gilt als eine der berühmtesten und meistbesuchten Filmkulissen weltweit. Als ich begonnen habe, über das Sound of Music zu recherchieren, das war in den 80er Jahren, habe ich natürlich auch bei den Tourismusstellen angefragt und da gab es nur Kopfschütteln. Erinnert sich der Buchautor und Sound of Music-Experte Christian Strasser. Und ich glaube, dass das ein bisschen so ein pädagogischer Gedanke war. Salzburg ist Barock, Salzburg ist Wolfgang Amadeus Mozart, Salzburg ist Salzburger Festspiele. Wir wollen bitte nicht mit der Sound of Music identifiziert werden. Ja? Das hat man so ein bisschen als wenig wertig angesehen, so ein bisschen als Kollateralschaden des Films. Die Leute kommen, wir wollen aber lieber den Kulturtouristen, der gibt viermal mehr Geld aus als der Tagestourist. Bitte lassen Sie uns damit in Ruhe. Inzwischen gilt es als Tatsache, dass die meisten Amerikaner wegen The Sound of Music nach Salzburg kommen und nicht wegen Mozart, den Festspielen oder sonst was. In den Online-Fangruppen jedenfalls ist die Begeisterung groß. Für Salzburg, das Real-Life Sound of Music Experience. Und die Panoramatours von Busunternehmer Stefan Herzl. Ein letzter strahlender Sommertag, Ende September. Vom Mirabellplatz starten allein heute Nachmittag 3 Sound of Music Tourbusse mit insgesamt 200 Fahrgästen an Bord. Ich bin weit und breit die einzige Österreicherin. Die Tour gibt es nur auf Englisch. Amerikaner, Neuseeländer, Australier beherrschen das Feld. Ich stelle mich hinter einer Familie aus England an. Can I ask you something? Yeah, of course. Are you going on the Sound of Music tour? We are indeed. We are indeed. And I need my... Sie machen kein Geheimnis draus. Sie sind nur wegen The Sound of Music nach Salzburg gekommen. Die 2 Kinder gehen noch nicht mal zur Schule, aber auch sie haben den Film schon gesehen. They know the songs better than they know the film, to be honest. So we will wait and see what they pick up on the way round. It should be good. It should be good. Oh, hello, good afternoon, everybody. How are we all? A very warm welcome to you all here on board the first of 3 buses going out this afternoon. And this is the VIP bus. Tourguide David begrüßt uns im ersten Bus der Flotte. Ein launiger Brite mit Brille und Stoppelbart. Ein bisschen erinnert er mich an den gutmütigen Dad aus einer Sitcom. Seine Sprüche auch. No, you're getting the best row in the bus. The back. Yeah, that's where all the naughty kids go and sit. Thank you. Der Bus setzt sich in Bewegung, raus aus dem Stadtzentrum, vorbei am Kloster Nonnberg, das über Salzburg thront. Ein wichtiger Schauplatz und Drehort, den wir aber nur von Weitem besichtigen können. David versorgt uns zwischendurch mit Informationen über Salzburg und seine historischen Bauten, über die Hintergründe der unterschiedlichen Drehorte und die Geschichte der Familie Trapp. Unser erster richtiger Stopp ist Schloss Leopoldskron. So nothing was filmed at the front of Leopoldskron, but one of the reasons they chose this location in the first place is at the back of the house over there. There's a beautiful terrace. You got the gateway. Genau genommen ist es eine von 2 Kulissen, aus denen sich das Anwesen der Trapps im Film zusammensetzt. Die echte Villa Trapp im Stadtteil Eigen liegt nicht auf der Route. Übrigens, hier hat sich nach der Familie Trapp Heinrich Himmler eingerichtet, inklusive abhörsicherem Raum und Bierhalle. Hollywood-Film oder historische Vorlage. Das Verhältnis ist nicht immer einfach. Busunternehmer Stefan Herzl jedenfalls sagt, die Leute wollen die Drehorte sehen, nicht die historischen Schauplätze. Aber die Geschichte funktioniert auch deshalb so gut, weil sie sich auf reale Orte und Personen stützt. Based on a true story. Das Label zieht. Was aber ist die wahre Geschichte? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Die eigentliche Vorlage, das sind die Memoiren von Maria Augusta Trapp. Veröffentlicht 1949 unter dem Titel The Story of the Trapp Family Singers. Weniger Love Story als die Erfolgsgeschichte eines Familienunternehmens. Es war eine Mischung aus Konzerttour, Sightseeing-Trip und Pilgerfahrt. Wir sangen für Könige und Königinnen, hatten eine Audienz beim Heiligen Vater Papst Pius XI. Wir waren ein aufgehender Stern am Musikhimmel. Der Großteil der Geschichte spielt sich im amerikanischen Exil ab, wo die Familie jahrelang als Chor tourt. Now we are going to sing. Der klingt denn echt ziemlich anders als im Film. A hunting song, which is going to be sung in the spring. Trotzdem. Die singende Familie in den schrulligen Trachten wird in den USA ziemlich berühmt. Nach Hollywood schafft sie es aber nur über Umwege. Es ist ein deutscher Filmproduzent, der auf die Autobiografie aufmerksam wird. Für $9,000 verkauft Maria von Trapp die Rechte an ihrer Geschichte. Für sie damals viel Geld. Rückblickend aber kein guter Deal. Der Baron und die Kinder. Ein Roman könnte man schreiben. Der Heimatfilm Die Trapp-Familie wird zu einem absoluten Kassenschlager. Das habe ich ja am Anfang schon erzählt. Aber nicht nur in Deutschland und Österreich. Und Produzenten in Amerika wurden dann auf einen deutschsprachigen Film aufmerksam, der in Südamerika mit großem Erfolg lief. Die haben sich dann eine Kopie besorgt. Und die Geschichte kennt man dann eh. Als The Sound of Music geht die Trap-Story 1959 an den Broadway, umgesetzt von den Musicalgrößen Rodgers und Hammerstein. Die Filmrechte landen bei 20th Century Fox für 1,2 Millionen Dollar. Die Protagonisten werden zu Weltstars, vor allem Julie Andrews. Der Film spielt bis Mitte der 70er Jahre 286 Millionen Dollar ein. Und die Trapps? Die gehen mehr oder weniger leer aus. Erst später beteiligt man die Familie aus Kulanz. Aber ihre Geschichte gehört nicht mehr ihnen. Da gibt es schon viele Filter, die da die reale Geschichte der Familie Trapp durchlaufen musste. Und es war ja sogar so, dass als die Maria von Trapp ihre eigene Familiengeschichte 1956 auf der Leinwand sah, hat sie gesagt, es ist wunderbar, aber es stimmt überhaupt nichts. Ja? Oder wie eine der Töchter es in einem Interview sagen wird. They took some events from our life and made their own story. And I always have the feeling, they took the raisins out of a dough and made a new dough around. Hollywood hat die Rosinen aus dem Teig gepickt und einen neuen Teig drumherum gebacken. Eine schöne österreichische Mehlspeisenanalogie, die sagen will, vieles stimmt, vieles aber auch nicht. Alle möglichen Daten und Namen zum Beispiel. Nicht mal der Name von Trapp. Den hätten sie gar nicht führen dürfen, zumindest nicht in Österreich. Dort sind nach 1918 alle Adelstitel abgeschafft worden. Am Ende des Films fliehen die Trapps zu Fuß über den Untersberg, angeblich in die Schweiz. Im echten Leben wären sie im Berchtesgadener Land den Nazis direkt in die Arme gelaufen. In Hollywood, you make your own geography. So der Kommentar dazu von Regisseur Robert Wise. Aber nicht nur in Hollywood hat man es mit der Realität nicht ganz so genau genommen. Schon Marias Memoiren lesen sich eher wie eine Art Autobiografie mit Benefits. Sie selbst, muss man jetzt sagen, hat ja auch schon, man darf nicht sagen, gelogen, dass sich die Balken biegen, aber sie hat sich auch eine poetische Freiheit genommen, die Fakten ein bisschen dramatischer darzustellen, sich ein bisschen ärmer zu machen und ein paar Dinge, die ihr nicht gefallen haben, einfach unter den Tisch fallen zu lassen. Die Flucht vor den Nazis? Keine Nacht-und-Nebel-Aktion in allerletzter Minute, sondern eine vermutlich recht unspektakuläre Ausreise über Italien. Eine Konzerttournee in den Staaten war zu dem Zeitpunkt eh schon geplant. Der Baron? Längst nicht so streng wie im Film. Das Regiment hat eher Maria geführt. Eine self-made woman, könnte man sagen. Eine Emanze. Sicher ist, mit der lieblichen Julie Andrews-Version hatte die echte Maria wenig zu tun. Das weiß ich aus sicherer Quelle. Wenn es eine wahre Geschichte gibt, dann erfahre ich sie von diesen beiden. Okay, since I'm the oldest, I'll go first. Yeah. I'm Christina von Trapp-Frame. And I'm Sam von Trapp. And Maria von Trapp was my grandmother. Our father was the youngest child of Maria and the Baron after they were married. Sam und Christina sind die echten Nachfahren und Erben von Maria und dem Baron. Die Familie lebt heute in Vermont, dort, wo sich die Großeltern nach ihrer Flucht ein neues Leben aufgebaut haben. We would come home from school and say to our parents, hey, people were asking about that movie again. And they would say, oh yeah, don't worry about it. It's just some small movie about the family history. We would say, okay. Daran haben sich die Trapp-Enkel schon früh gewöhnen müssen. In den USA kennt die Familie so gut wie jeder. Zumindest die aus der Filmversion. And in real life, I think Maria was not as warm and cuddly and the captain was not as strict. If someone behaved poorly, they didn't usually get much of a warning. I mean, she was right in there. Im echten Leben, sagen ihre Enkel, konnte Maria ziemlich ungemütlich werden. Das kommt auch aus ihren Memoiren so raus. Da legt sie sich mit jedem an. Die Kinder werden mit gesunden Schlägen erzogen und dürfen den Familienchor selbst als Erwachsene nicht verlassen, wie es später heißen wird. Die Trapps waren ein Unternehmen und Maria hat es mit eiserner Hand geführt. Und doch, durchgesetzt hat sich das Bild der Übermutter. In den USA wird sie 1956 sogar zur Mother of the Year gekürt. Eine Ikone der traditionellen Familie. Diese Illusion lassen sich die Fans auch nicht nehmen. Wahrheit hin oder her. The Sound of Music, das ist heile Welt. Das merke ich auch auf meiner Bustour immer wieder. Because it is bringing back memories. It was filmed the year I was born. So as a kid, I grew up, you know, watching it in the 70s, right? So it's just always a family thing. I still watch it at least once every single year, typically at Christmas time when I'm baking cookies and just for nostalgia reasons. But it's just a fun movie, and I'm always shocked by the people who have never seen it. It's like, what? How could you have grown up and never seen that movie? Eine Kindheit ohne Sound of Music? Für die anderen Tourteilnehmer ist das unvorstellbar. Ich komme selbst aus einer ziemlichen Fernsehfamilie, das Los der 90er-Kinder. Damals haben wir richtige Familienfernsehabende zelebriert. Selbst Heiligabend, ach was, gerade Heiligabend. Jedes Jahr dieselben Filme, Weihnachtsklassiker. Kevin allein zu Haus, Das letzte Einhorn, Tatsächlich Liebe und natürlich Stirb langsam. Ein Ritual wie die Heilige Messe. Noch heute schaue ich mir diese Filme an, nicht weil sie so gut sind, okay, Tatsächlich Liebe ist schon ziemlich gut, sondern weil sie untrennbar mit Erinnerungen an damals verknüpft sind, mit Familie. Instant Nostalgie. Die Möglichkeit, zurückzureisen, mit jeder Zeile, die man mitsprechen kann. Ein Stück Kindheit, ein Stück nach Hause kommen. So, yes, it's a very dangerous place. We're not going to let you go in there and get injured. But you have got about 5 minutes. Station für Station führt uns David durch das Leben der Familie Trapp. Oder zumindest der Film Trapps. Zum Gazebo, dem umgesiedelten gläsernen Pavillon in Hellbrunn. Dort, wo sich im Film die älteste Tochter Liesel heimlich mit ihrem Verehrer trifft. Oder zu einer gelben Mauer mit dem Claim to Fame, das Julie Andrews einmal singend an ihr entlangläuft. Wir fahren vorbei am Fuschelsee, durch grüne Hügel, im Hintergrund die Berge. Dann halten wir am Straßenrand an einem Aussichtspunkt. Vor uns liegt zwischen den Bergen der Wolfgangsee wie ein Fjord. Eine Dame mit Gehstock schaut neben mir auf das Wasser. Sie stellt sich als Renate vor. To think that my mum and dad actually walked here and cycled here and swam in these waters. It's almost unbelievable. Almost. Renate kennt diese Aussicht. Sie hat sie auf alten Fotos von ihren Eltern gesehen. 1954 ist Renates Familie aus Österreich ausgewandert. Heute lebt sie in Australien. The Sound of Music kennt sie natürlich. A thousand times. And my mother, in fact, when we had to finally put her in a nursing home. Ihre Mutter hat sich den Film immer wieder angesehen. Vor allem in ihren letzten Jahren, als sie schon dement war. And she could sing all the words and everything. That was her favorite film, even though she didn't know me or my sister, who was also born here. She could remember the film, yes. Ihre Töchter hat sie irgendwann nicht mehr erkannt. Aber die Erinnerung an den Film, die ist geblieben. Einmal wollte Renate hierher zurückkommen, in die Heimat der Eltern. Sie hat auch ihre Tochter und ihre Enkel mitgebracht. Gemeinsam machen sie noch ein paar Fotos vor dem See. Die will Renate zu Hause aufstellen, neben denen von ihren Eltern. Die Geschichte der Familie Trapp ist eine Emigrationsgeschichte. Vielleicht kommt sie gerade deshalb in Ländern wie den USA oder Australien so gut an. Nicht nur bei Menschen wie Renate, die Auswandererfahrungen aus erster Hand haben. Die Sehnsucht nach der alten Heimat, dort, wo die Wurzeln liegen. Oder nach Heimat überhaupt. Die Trapps haben sich in den 40er Jahren eine neue geschaffen, im US-Bundesstaat Vermont. Je weiter nördlich wir kamen, desto mehr erinnerte uns die Landschaft an Österreich. Es war wie zu Hause. Berge und Weite und Himmel, Wiesen, Felder und Bäume. Ein Teil der Familie wohnt dort noch immer. Sam und Christina zum Beispiel, mit denen ich vorher schon gesprochen habe. In den grünen Hügeln von Stowe haben der Baron und Maria eine Gästelodge aufgebaut. Die Enkel betreiben sie weiter. So we really got the Austrian aesthetic, the flowers, the flower boxes. Physically it looks like Austria. It's very green, similar to the hills around Salzburg. Ein Landhaus nach alpinem Vorbild, kilometerlange Langlaufstrecken und Wanderwege, eine eigene Bierbrauerei, European Style. Die österreichische Herkunft ist Teil des Geschäftsmodells. A little of Austria, a lot of Vermont. So der Slogan der Trapp Family Lodge. Man wirbt nicht direkt mit The Sound of Music, sondern mit der Familie Trapp. Aber ist das überhaupt trennbar? Die Leute kommen für die Sound of Music Experience, Das ist den Enkeln bewusst. And it's something that Sam and I grew up with, having a little tension around, like what is our family and what is Sound of Music. Wo hört die Familie Trapp auf und wo beginnt The Sound of Music? Klar spielt man im Hotel die Filmmusik und ja, im hauseigenen Souvenirshop gibt's jodelnde Ziegenböcke. Trotzdem, die Lodge bemüht sich um einen Kompromiss. Den Leuten geben, was sie wollen und trotzdem klar machen. We're not Sound of Music. We are not Julie Andrews. Sam and I are not twirling in the field, singing. Auch wir sind nicht The Sound of Music. Österreich nicht und auch Salzburg nicht, bei aller Märchenhaftigkeit. Wir tanzen in der Regel nicht im Dirndl auf Almwiesen herum, ein beschwingtes Lied löst nicht alle Probleme und auf Schnitzel with Noodles will ich gar nicht erst eingehen. Hollywood schafft sich sein eigenes Österreich, eine idyllische Trachtenwelt. Eine Welt, die von bösen Mächten bedroht wird. Und wo böse Mächte sind, da gibt es natürlich auch strahlende Helden. Herr Zeller, some of us prefer Austrian voices raised in song to ugly German threats. Baron von Trapp stellt sich den Nazis entgegen. Er weigert sich, sein Vaterland zu verraten. Superfan Concepcion bewegt das jedes Mal wieder. He had so much integrity that he wasn't going to give up the love for his country to follow something that he was not agreeing with. And that was, you know, potentially harmful to his culture and his people. So I feel like he stood up for what he believed in. Der Baron hat im Film auf den ersten Blick ja eher eine Nebenrolle. Neben der alles überstrahlenden Maria geht er ziemlich unter. Am Schluss wird er aber zum eigentlichen Helden, dem Anti-Nazi. Also wir haben die Szene, wo der Baron Trapp sich an die Hakenkreuzfahne klammert und sie herunterreißt vom eigenen Haus und dann in 1000 Stücke zerreißt. Diese Szene hat nicht stattgefunden. Das ist eine Hollywood-Erfindung, die ist sehr plakativ. Wirklich erschöpft werden die historischen Geschehnisse im Film nicht. Es gibt nur wenige düstere Nazi-Szenen, aber die sind ziemlich wirksam inszeniert. Zum Beispiel der Anschluss selbst. Maria und der Baron haben gerade geheiratet. Die Hochzeitsglocken läuten noch, dann kippt das Bild. Glocken werden zu Marschschritten. Blende auf den Residenzplatz, über den Truppen marschieren. Von den Gebäuden hängen Hakenkreuzfahnen. Es gibt eine Anekdote zum Dreh dieser Szene. Als der Regisseur Robert Wise damit ankommt, ist man in Salzburg angeblich alles andere als begeistert. Den Residenzplatz mit Nazi-Flaggen schänden? Unerhört. Und damals wollte Robert Wise ja das auch mit jubelnden Menschen inszenieren, was ja ein eindeutiges Zeichen ist, sozusagen die Befreiung Österreichs durch Deutschland, durch Hitler-Deutschland. Bürgermeister Beck war damals am Ruder, hat dann gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Die Salzburger hätten außerdem gar nicht gejubelt. Der Bürgermeister stellt sich quer. Dann hat Robert Wise gesagt, okay, dann nehmen wir historisches Wochenschau-Material, dann hat man wieder diese Fähnchen jubelnden Menschen und die Menschen, die ausflippen vor Begeisterung. Und auf einmal hat sich die Stadt dann doch kompromissbereit gezeigt. Nazi-Flaggen im Bild? Okay. Jubelnde Menschen auf dem Platz? No way. Es gibt finstere Truppen, die einmarschieren. Es gibt finstere Nazis, die im großen offenen Wagen vorfahren und die Hakenkreuzfahnen aufhängen und die Haken zusammenknallen. Damit zieht quasi Deutschland nach Österreich ein und man ist jetzt Opfer. Die Opferthese oder der Opfermythos. Davon habe ich zum ersten Mal in Deutschland gehört. So Sprüche wie, ja genau, ihr wart ja das erste Opfer. Darin schwingt die Unterstellung mit, dass wir, also Österreich, sich vor seiner Mitschuld gedrückt hat. Die Nazis mal schön die Deutschen sein lassen und uns selbst aus der Affäre ziehen. Und tatsächlich heißt es in der österreichischen Unabhängigkeitserklärung vom 27. April 1945, dem Gründungsdokument der Zweiten Republik, Österreich sei das erste freie Land, das der hitlerischen Aggression zum Opfer gefallen ist. Und der Anschluss eine militärische kriegsmäßige Besetzung, die dem hilflos gewordenen Volke Österreichs aufgezwungen worden ist. Ob diese Unabhängigkeitserklärung viele Österreicher kennen, schwer zu sagen. Oder ob sie das mit der Opferrolle wirklich geglaubt haben. Das Thema Nazizeit war jedenfalls damit erstmal erledigt. Die deutsche Linie war spätestens seit dem Warschauer Kniefall klar. Ein bedingungsloses Eingeständnis der Kriegsschuld. In Österreich ist es recht still geblieben. Von Aufarbeitung wollte man nichts wissen. Man hat jahrzehntelang sehr, sehr gut damit leben können, dass die Deutschen die Bösen waren und Österreich erst sehr spät sich auch der eigenen Mitschuld stellen musste. The Sound of Music liefert ja leider auch ein paar Argumente, dass Österreich so diesen Opfermythos noch fortschreiben durfte nach 1965. Ich muss daran denken, was Roy aus der Karibik gesagt hat. Die Deutschen sind die Nazis und die Österreicher die, die fröhlich singend über die Berge springen. Das ist bei ihm hängen geblieben von The Sound of Music. Die Welt schaut anders auf Österreich als auf Deutschland. Und Hollywood hat dieses Bild jahrzehntelang gestützt. Warum haben wir dieses Geschenk nicht mit offenen Armen angenommen? The Sound of Music feiert uns doch. Warum also feiert Österreich den Film nicht? Vielleicht, weil man von Nazis nichts, aber auch gar nichts hören oder sehen wollte. Vielleicht steckt in dieser Verdrängung aber auch mehr. Die Angst davor, die Selbstlüge zu enttarnen. Weil man halt doch wusste, wie es wirklich war. Aber zu so einem Eingeständnis war man nicht bereit. Schon gar nicht öffentlich. Das ändert sich erst 1990. Es braucht dafür, typisch Österreich, einen Skandal. Die Waldheim-Affäre. Der eine hat mehr, der andere hat weniger gewusst. Es war ein Krieg. Kurt Waldheim ist von 1986 bis 1992 österreichischer Bundespräsident. Was er 50 Jahre vorher getrieben hat, das hat er unter den Tisch fallen lassen. Seine Vergangenheit als Wehrmachtsoffizier wird dann erst im Wahlkampf zum Thema. Das kommt international nicht gut an. Der jüdische Weltkongress erhebt schwere Vorwürfe. Die USA erlassen ein Einreiseverbot gegen Waldheim als mutmaßlichen Kriegsverbrecher. Österreich kommt aufs diplomatische Abstellgleis. Aber zum ersten Mal spricht man auch bei uns über die NS-Vergangenheit, über Mitschuld und über das lange Schweigen. Für Österreich ist das ein ziemlicher Einschnitt. Vielleicht ist es nur ein Zufall. Auffällig ist aber, dass sich auch der Umgang mit The Sound of Music nach der Waldheim-Affäre ändert. Auf Rosen und kuschelnde Katzen. 1993 läuft das Musical zum ersten Mal an einer österreichischen Bühne, im Schauspielhaus Wien. Im Jahr 2000 dann die Fernsehpremiere im ORF. Inzwischen wirbt sogar ein großer österreichischer Stahlkonzern mit der Filmmusik. Und in Salzburg? Da ist auch nicht mehr viel von dem früheren Widerwillen zu spüren. Zumindest Stefan Herzl von den Panorama-Tours wirkt versöhnt. Es hat sich geändert. Die Politik macht jetzt sogar Sound of Music Museum, ist jetzt 26 kommen. Sie haben einfach den Marktwert erkannt. Das Museum ist schon seit Jahren geplant. Es gesellt sich zum berühmten Pavillon nach Hellbrunn. Investitionen kommen von Stadt und Land Salzburg. Und Stefan Herzl, der mischt natürlich auch hier mit. Er steuert ein paar von seinen Sammelstücken bei. Ein Originaldrehbuch zum Beispiel. Und nicht nur das. Was haben Sie denn noch gesammelt? Ich habe von der Maria von Trapp die aus Akkordeon geschenkt bekommen, ein Tierlokleid, Barbie-Puppe und alles Mögliche. Und Originalbilder. The Sound of Music ist in Salzburg angekommen. Zumindest was die Tourismusbranche betrifft. Apfelstrudelbacken mit Fräulein Maria, Fräulein Marias Bicycle Tour, The Sound of Music im Marionettentheater oder die Sound of Music Dinner Show. Angebote gibt es für jeden Geschmack und Geldbeutel. Seit 2011 läuft das Musical auch immer wieder am Salzburger Landestheater. Angeblich kommen sogar Besucher aus Österreich. Und der Erfolg in Salzburg, muss ich sagen, ich kenne keine Filmproduktion auf der ganzen Welt, die 60 Jahre lang am Drehort solche Erfolge gebracht hat. Wenn ich das jetzt hochrechne mit den Tagesausgaben und das über 60 Jahre, übersteigt der touristische finanzielle Erfolg sogar den Filmerfolg für die Filmgesellschaft bei weitem. Ein bisschen paradox ist es schon. Wir können unsere historische Rolle inzwischen besser annehmen. Und deshalb auch den Film, der uns fälschlich von unserer Schuld befreit. Der Österreich Deutschland gegenüberstellt. hier die Guten, da die Bösen. Und ja, irgendwie passt das schon in unser Bild. Wir, die Guten, die Harmlosen. Nein, wir sind keine Deutschen, wir sind nicht Weltmeister und wir sind nicht Papst. Nicht große, böse Wirtschaftsnation, sondern beschauliches Kulturland. Die Abgrenzung zu Deutschland ist Running Gag und gelebtes Kulturgut. Ein trotziges Aufbegehren gegen den großen Bruder, den Streber, der alles besser kann und immer pünktlich ist. Damit bin ich aufgewachsen. Nicht deutsch zu sein, ist Teil meiner kulturellen Identität. Jetzt frage ich mich, ob darin vielleicht noch was anderes steckt. Die Abgrenzung von einer gemeinsamen Vergangenheit, einer gemeinsamen Schuld. Emotionaler Höhepunkt von The Sound of Music ist der große Auftritt der Trapps in der Felsenreitschule, dort, wo heute noch die Festspiele stattfinden. Der Baron und Maria sind verheiratet, die Familie vereint. Sie treten beim größten Musikwettbewerb des Landes auf, in dem Wissen, dass sie noch am selben Abend fliehen müssen. Baron von Trapp steht auf der Bühne, in den ersten Reihen die Nazi-Bonzen. Und er stimmt ein Lied an. Edelweiss, Edelweiss, every morning you greet me. Man versteht es auch ohne Text. Es ist eine Hymne an das Vaterland, ein Abschiedslied. Der Baron hat Tränen in den Augen. Irgendwann bricht seine Stimme. Maria eilt ihm zu Hilfe und auch das Publikum stimmt ein. Erst vereinzelt, dann singt der ganze Saal. Nur die Nazi-Bonzen schauen finster. Es ist ein Moment des Widerstands. Nicht nur von den Trapps. Ganz Österreich wird in der Szene symbolisch von jeder Mitschuld befreit. Man könnte sagen, entnazifiziert. In den USA haben viele das Lied später für die österreichische Nationalhymne gehalten. Zumindest heißt es das gerüchteweise. Ronald Reagan hat es angeblich einmal beim Staatsbesuch in Österreich angestimmt. Zu allgemeiner Verwunderung. Die Tour nähert sich dem Ende und wir uns wieder der Stadt. Im Bus wird gesungen, Berge und Seen ziehen in der Nachmittagssonne vorbei. Die Gruppe macht einen zufriedenen Eindruck, ein bisschen träge vielleicht. Knapp 4 Stunden sind wir jetzt unterwegs. Ein bisschen komisch fühlt es sich schon an, so als Touristin im eigenen Land. Und dann auch noch auf Sound of Music Tour. Ich muss zugeben, man sieht viel Schönes. Auch wenn es mehr Fremdbild als Selbstbild ist. Aber ist an allen Klischees nicht auch irgendwas dran? Und wer sagt, dass sich Heimat oder Identität nur von innen heraus definieren? Die Trapps haben ein Stück Österreich ins amerikanische Exil mitgenommen. Auf dieses kulturelle Erbe bestehen sie heute noch. Und The Sound of Music hat ein Stück Hollywood nach Salzburg gebracht. Was davon soll schon authentisch österreichisch sein? Oder was nicht? Concepcion hat mir auf Facebook ein Video geschickt. Sie und ihr Mann beim Walzer tanzen vor Schloss Leopoldskron. It's the most beautiful place on earth, I have to say. I mean, I just blown away by all of it. It is like you can relive The Sound of Music. Nach Salzburg reisen, die Drehorte sehen. Davon hat sie lange geträumt. Und die Realität hat ihre Erwartungen noch übertroffen. Für Concepcion war es, wie dabei zu sein, mitten in ihrem Lieblingsfilm, ihn quasi selbst zu erleben. Nur eine Sache, die hat sie vermisst. I never got to see the hill where she did her the beginning part, where she turns in circles and just, the hills are alive. I would like to see that. The hills are alive with the sound of music. Die Wiese, auf der Julie Andrews in der ersten Szene singt. Dieses eine ikonische Bild, das Meme. Das Sinnbild für Österreich, das man auf der ganzen Welt kennt. Aber diese Wiese liegt gar nicht in Salzburg, sondern in der Gemeinde Markt Schellenberg. Und die wiederum hinter der Grenze in Bayern. Vielleicht verbindet uns doch mehr, als uns trennt. Ah ja, Grace wollte sich auch nochmal bei mir melden. Sie hat mir noch ein Lied versprochen. Monatelang höre ich nichts von ihr. Dann bekomme ich eine Nachricht, am 6. November 2024, dem Tag nach der Präsidentschaftswahl in den USA, bei der Donald Trump zum Präsidenten erklärt wurde. Grace schickt mir eine Tonaufnahme. Sie schreibt dazu, sie ist keine Patriotin, aber an diesem Abend ist es das Einzige, was sich irgendwie richtig anfühlt. Ein Abgesang auf die verlorene Heimat. Small and white, clean and bright, you look happy to meet me. Schnitzel with Noodles, wie der Film The Sound of Music Österreich erfand, von Marisa Gierlinger. Ton und Technik Fabian Zweck. Regie Ron Schickler. Redaktion Johannes Bertou. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2024.